Die analoge Bürokratie beschleunigt nicht, sondern bremst. Sie nimmt keine Arbeit ab, sondern schafft viel neue, meist überflüssige. Die verschleppte Digitalisierung behindert die Wirtschaft, weil durch sinnlose Arbeitsgänge auch den innovativsten UnternehmerInnen irgendwo im Papierdschungel Ressourcen und Motivation ausgehen. Und weil dringend benötigte EinwandererInnen lieber in anderen Ländern arbeiten, abgeschreckt von den analogen Prozessen in deutschen Behörden. Da Deutschland die Digitalisierung seiner Verwaltung seit Jahrzehnten vor sich herschiebt, ist der Staat bis heute nicht einmal in der Lage, jedem Menschen im Lande denselben Geldbetrag zu überweisen. So waren sich viele ExpertInnen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine einig, dass der Staat angesichts explodierender Energiepreise Menschen am effizientesten unterstützen würde, wenn er allen einen fixen Betrag überweist. Das scheiterte daran, dass die Verwaltung weder die nötigen Informationen noch die notwendige Technik dafür besitzt. Die Infrastruktur für solche Direktzahlungen wird aber immer wichtiger, etwa um die Klimakrise zu bekämpfen. Denn dafür muss der CO2-Preis drastisch steigen, was erstmal vieles teurer macht. Und das wiederum ist gesellschaftlich nur zu stemmen und vor allem demokratisch nur durchzusetzen, wenn die Einnahmen aus dem CO2-Preis an die Menschen zurücküberwiesen werden. Diese Idee eines Klimagelds ist der Schlüssel für eine gerechte Verteilung der Transformationslasten. Die Ampel hat sich solche Direktzahlungen in den Koalitionsvertrag geschrieben. Stand Juli 2023 soll die Technik irgendwann 2024 soweit sein. Vielleicht. Doch mittlerweile sind die Einnahmen aus dem CO2-Preis auf Jahre für andere Projekte verplant, wie uns Wirtschaftsminister Habeck im Interview bestätigte. Das historische Projekt Klimageld ist in weite Ferne gerückt, auch weil Deutschland die Digitalisierung verschlafen hat. Diese Beispiele zeigen, dass die verschlafene Digitalisierung der Verwaltung weit mehr ist als ein privates Ärgernis. Sie ist zu einem politischen Problem geworden. Die staatliche Inkompetenz verhindert, dass der Staat in einer Weise handeln kann, die ökonomisch, klimapolitisch und sozial sinnvoll wäre. Und das bleibt BürgerInnen nicht verborgen. Wer eine Weltreise auf dem Tablet plant, anschließend aber stundenlang auf muffigen Behördenfluren herumsitzen muss, um den Reisepass verlängern zu lassen, beginnt zu zweifeln. Was ist das eigentlich für ein Staat, in dem ich hier lebe? Während Konzerne und Startups komplexe Dienstleistungen per Smartphone anbieten, brauchen Menschen, die einer Behörde nur ihren neuen Wohnsitz mitteilen wollen, viel Zeit, gute Nerven und oft einen Drucker. Behördliche Webseiten sind wirr, unübersichtlich und mitunter eher als Exponat fürs HTML-Museum zu gebrauchen. Am Geld kann es nicht liegen. Deutschland ist reicher als Amazon und für die Digitalisierung stehen viele Milliarden Euro bereit. Wie cool wäre es, wenn unser Staat uns helfen und das Leben erleichtern, uns vielleicht sogar mal positiv überraschen würde, etwa mit zeitgemäßem Design und aktueller Technik, ohne Gewinnabsicht und Datenhandel. Aber so? Das Vertrauen erodiert. Viele resignieren. BürgerInnen wie Verwaltungsmenschen. Spätestens seit der Corona-Pandemie kann niemand mehr die Augen verschließen vor den Problemen der Papierverwaltung. Das analoge Wursteln der Behörden war mitverantwortlich dafür, dass ein ganzes Land wochenlang in den Lockdown musste. Die Gesundheitsämter kamen schlicht nicht hinterher, als es darum gehen sollte, gezielt bestimmte Menschen in Quarantäne zu schicken. Sie konnten ihre Aufgabe auch deshalb nicht erfüllen, weil zu viel Papier im Spiel war. Gesundheitsämter wollten Infizierte und deren Kontakte verfolgen, wurden aber begraben unter gefaxten Listen und Excel-Tabellen, die zu groß für ihre altersschwachen Rechner waren. Ach ja, anrufen mussten sie die Leute auch alle noch, weil es keinen effizienteren digitalen Kommunikationskanal gab. Das hat dem Vertrauen in den Staat nicht gut getan. Dabei gab es längst bessere Techniken. Nur hat sie niemand eingesetzt, weil